Es wird keine Gerechtigkeit eingefordert, der philippinische Regisseur Laf Diaz. Ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. Und dort bin ich nun mit unserer Kritikerin Anke Lewicke und unserem Kritiker Patrick Welinski verbunden. Sie haben uns in den vergangenen Tagen jeweils ganz aktuell über den Stand des Wettbewerbs informiert. Jetzt also Ihr Fazit hier in Fazit. Einen schönen guten Abend in die Runde. Guten Abend. Guten Abend. Und wie ist es? Hat der richtige Film gewonnen? Ist Laf Diaz wirklich der richtige Gewinner? Ja, definitiv. Ich würde sagen, hier ist etwas ganz Großes passiert, weil Laf Diaz, das war schon lange kein Geheimtipp mehr, aber seine Filme, das waren nie Gewinnerfilme. Die gingen dann 10-8 Stunden und hier hat er halt einen Vierstünder präsentiert. Ein Film, der, als er gezeigt worden ist, alles überstrahlt hat, was hier gezeigt worden ist. Das ist ein Monolith, an dem man als Kritiker schon gar nicht vorbeikam. Dieser Film, der uns mitnimmt in die 90er Jahre der Philippinen, einer Frau folgt, die 30 Jahre lang im Gefängnis saß und nun Rache üben will an dem Mann, der sie dort hineinbrachte. Und über diese 4 Stunden sind wir bei ihr, erleben ihre Zweifel, ihre Widersprüche, ihren Willen zur Waffe zu greifen und dann wieder loszulassen. Sie sucht sich auch Hilfe in den entlegenen Winkeln dieses Landes, bekommt Hilfe von Homosexuellen, von Transsexuellen, von Armen, Gebrechlichen. Das ist schon ein sehr intensiver Blick, ein Film, der einen lange nicht mehr loslässt, ein sehr kluger Film, ganz großes, modernes Kino. Ja, und was auch so begeisternd war, war einfach, dass 4 Stunden eine unheimliche Konzentration im Kino war. Und diese 4 Stunden braucht es einfach auch, weil Laf Diaz sich einfach die Zeit nimmt, um einfach in den Alltag dieser Frau reinzukommen, die eben auch eine unheimliche Einsamkeit mit sich bringt, weil sie 30 Jahre unschuldig hinter Gittern war. Und wie sie dann wieder dem Leben begegnet, aber auch den ganzen Abgründen in der philippinischen Gesellschaft, das braucht einfach Zeit, damit wir das auch richtig erfahren können. Und ich habe den Film nicht nur gesehen, sondern das war einfach nochmal auch etwas anderes. Vielleicht habe ich im Kino gesessen und auch wirklich ja erfahren. Dabei würde ich, glaube ich, bleiben bei dem Wort. Also ein einstimmiges Lob, ein einstimmiges Urteil von Ihnen beiden. Der zweitwichtigste Preis, der große Preis der Jury, der ging an den Modeschöpfer Tom Ford für seinen Thriller Nocturnal Animals. Ford hatte in Venedig vor wenigen Jahren mit A Single Man sein Regiedebüt vorgestellt. Stimmen Sie denn auch hier beide zu? Also ich habe diesen Film sehr, sehr gerne gesehen, weil der einfach auch einen großen Unterhaltungswert hat, sehr spannend ist. Und es gab in Venedig überhaupt viele Filme, wo man sagen könnte, Film im Film, Fiktion in der Fiktion. Dazu gehört er auch. Und Amy Adams ist die Hauptdarstellerin. Sie spielt eine erfolgreiche Kunsthändlerin in Los Angeles. Und dann bekommt sie eines Tages ein Drehbuch zugespielt von ihrem ehemaligen Mann. Und auf einmal erkennt sie sich in dieser Geschichte auch ein bisschen wieder und erlebt diese Geschichte in Bildern. Dann einfach wieder wie so ein Angsttraum. Und in diesem Angsttraum verarbeitet sie auch die ganzen Schuldgefühle, die sie einfach diesem Mann gegenüber empfindet. Und dieses Doppelbödige in dem Film, daraus entsteht dann einfach ein unheimlich interessantes Spannungsfeld. Würde ich zustimmen und ich muss mich immer wieder kneifen, dass Tom Ford ein Modeschöpfer ist und kein gelernter Regisseur. Der Mann beherrscht die Bilder, er beherrscht die Kunst zu erzählen, wie er hier auch natürlich mit Mode spielt, mit Gesichtern, mit Sprache. Das ist schon ein sehr reifer Film für einen zweiten Film. Also auch da stimmen Sie überein. Ich bin mal gespannt, ob bei der nächsten Frage auch so eine Harmonie herrscht zwischen Ihnen beiden. Werden denn die Juryentscheidungen insgesamt dem Wettbewerbsprogramm der Filmfestspiele von Venedig gerecht, Frau Lewicke? Ja, es ist ganz interessant, weil das war ja ein Festival, wo unheimlich viel auch gestritten wurde. Also man saß zusammen im Kino und dann hinterher hatte aber jeder seinen eigenen Film gesehen. Und dazu gehört sicher auch Andrei Konchalowskis Film, der als bester Regisseur ausgezeichnet wurde mit Paradise. Dieser Film nimmt uns eben mit nach Frankreich während des Dritten Reiches. Und wir erleben mehrere Menschen, die in einer Art Schwurgerichte sitzen. Sie erzählen ihre Geschichte. Dazu gehört eine russische Frau, die im Konzentrationslager saß, ein deutscher Nazi und ein französischer Gestapo-Mitarbeiter. Und dieser Film ist so schwarz-weiß fotografiert, deshalb auch schon abstrakt. Aber im Grunde hat man das alles schon gesehen. Der Nazi ist dann eben gebildeter Deutscher, der auch noch russische Literatur kennt und immer wieder Klaviermusik hört. Und am Ende war es für mich zu sehr doch eine Heiligsprechung dieser Russin. Und am Ende war der Film dann auch allen russischen Partisanen gewidmet. Und diese Frau wurde dann auch noch in so einem Gegenlicht heilig gesprochen. Also das war mir zu viel. Ja, das war kitschig und es ist seltsam, dass die Jury hier einen Regiepreis rausgezogen hat für Konchalowski, der wirklich ein verdienter europäischer Autorenfilmer ist, schon bei Tarkovsky die Kamera gehalten hat. Aber es gab ja noch einen anderen Regiepreis. Ein junger Mexikaner, Amat Escalante, hat uns hier einen erotischen Thriller gezeigt. Es geht da mehr oder weniger um die Verdrängung der eigenen Sexualität und ein dunkles Monster in einer Hütte im Wald holt sich alle Menschen, die falsch oder andersweitig Sex haben. Das ist schon ein sehr abstrakter Film, den viele nicht mochten, aber ich finde es interessant, dass die Jury hier zwei Preise hervorgeholt hat. Ich bin natürlich mal anverstanden mit Escalante, bei Konchalowski gebe ich Anke recht, das war nichts, das war Kitsch. Wir sollten natürlich auch über den deutschen Beitrag sprechen. Wim Wenders, er ist mit seinem Film Die schönen Tage von Aranjuez leer ausgegangen. Ist das denn enttäuschend? Nee, ich glaube, Wim Wenders hat sich unheimlich gefreut, überhaupt hier zu sein. Der Film war ja auch ein bisschen eine Fingerübung für ihn, innerhalb von 10 Tagen gedreht. Und trotzdem kann man sagen, dass die Deutschen eigentlich gut weggekommen sind. Also der Ahmad Escalante-Film war eine deutsche Koproduktion. Und es hat ja auch Paula Bär gewonnen, und zwar den Nachwuchspreis als beste Darstellerin, den Marcello Mastroianni-Preis für ihre Rolle in Franz von François Ozon. Sie spielt eine junge Witwe nach dem Ersten Weltkrieg. Ihr Mann ist gefallen. Und sie leistet jetzt Trauerarbeit. Um überhaupt weiterleben zu können, erfindet sie sich eine Fiktion und lebt da immer mehr in dieser Fiktion. Und wie sie das spielt, so sehr minimalistisch, und man spürt trotzdem die ganze Zeit das Drama in ihr. Da habe ich mich unheimlich gefreut, als diese junge deutsche Schauspielerin heute Abend dann auf die Bühne gerufen wurde. Und die beste Deutsche saß in der Jury, Nina Hoss. Und ich denke, diese Juryentscheidungen sind mit die klügsten, die eine Jury auf einem großen Festival in den letzten Jahren gefällt hat. Ein gutes Festival. Ein gutes Festival. Also Sie haben jetzt natürlich die Filme gelobt, die Sie besonders wertvoll finden. Also in der ganzen Breite, aber hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Ja, es war ein starker Jahrgang, Anke, ne? Ja, vor allen Dingen war es wirklich so bemerkenswert, dass man nie wusste, was einen im Kino erwartet hat. Also man kann jetzt kaum so einen roten Faden oder thematische Überschneidungen festmachen, sondern man war immer im Kino und hat die Vision eines Regisseurs erzählt bekommen. Manchmal konnte man einsteigen, manchmal nicht, aber hinterher konnte man immer leidenschaftlich drüber diskutieren. Die Filmfestspiele in Venedig. Aus Venedig waren das Anke Lewicke und Patrick Welinski. Dankeschön. Tschüss. Bitte.